نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter, inshallah, mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Und wir sind bei Hadith 429 bei mir und bei euch 424. Wir haben immer 5 Hadithe Unterschied. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار. وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. بارك الله فيكم. نحن نتكلم عن الرجاء. طبعا قصة الحديث، قصة حديث الحائط، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ فذهب أبو هريرة إليه فأعطاه أبو هريرة نعلي النبي، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة نعليه وقال له اذهب. فمن لقيت ومعه نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقيت أعطاه النعلين حتى يعني يعلم الصحابة أنه آت من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له من يشهد أن لا إله إلا الله، انتبه، مستيقنا بها قلبه. إذن مر معنا مصدقا مخلصا لوجه الله عالما والآن مستيقنا بها. إذن الذي يقول لا إله إلا الله عالما بها مستيقنا بها، فإن شاء الله هذا سيدخل الجنة ولا يخلد في نار جهنم. وأما الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في إبراهيم عليه السلام وفي عيسى في أقوامه أنهم ما اتبعوا، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمتي أمتي أمتي، يعني يا ربي أرضني في أمتي، يا ربي لا تعذب أمتي، يا ربي إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. فقال له، بعث الله سبحانه وتعالى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. لذلك بارك الله فيكم أرضى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، بحيث أن هذه الأمة أقل عمل من الأقل عملا منها من الأمم الأخرى وأعظم أجرا وأعظم أجرا. وكذلك أن هذه الأمة هي الأمة الخاتمة، وأنه لا أمة بعد هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفات وأعطاه أمورا لم يعطها أحدا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك خصائص أمة الإسلام هي من إرضاء الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أمته. إذن الشاهد من الحديث من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها، واليقين هو في القلب، فلذلك قال بها مستيقنا بها قلبه، فهذا لا يخلد في نار جهنم، وأن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى سيرضي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بحيث أنه يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأمته يوم القيامة. بارك الله فيكم. حديث في 129. Übrigens, ich werde die Hadithe nicht jetzt ausführlich erklären, das wird wortwörtlich sozusagen jedes Wort, sondern ich werde nur den Sinn nehmen, welchen wir brauchen zum Hadith. Wir reden über die Hoffnung, über Al-Raja, dass man immer die Hoffnung nicht verliert. Nicht, dass man Sünden begeht oder schlecht macht und da denkt man, ach, sowieso Allah wird mir nicht verzeihen und ich werde in die Hölle kommen. Das ist nicht richtig, so zu denken. Sondern der Muslim muss immer Hoffnung haben, dass Allah ihm verzeiht und dass Allah ihm vergibt. Und der Muslim muss immer auf Allah vertrauen und er muss wissen, dieser Gott, dieser Herr, Allah, der uns erschaffen hat, hat uns immer Möglichkeit gegeben. Er hat uns immer Möglichkeit gegeben. Also wir dürfen niemals die Hoffnung bei ihm verlieren. Vielleicht verlierst du die Hoffnung bei den Menschen, bei den Leuten um deine Person, aber bei Allah auf keinen Fall. Abu Huraira, radhiyallahu anhu, erzählt, einst saßen wir um den Propheten sallallahu alaihi wasallam herum und Abu Bakr und Umar waren auch mit uns dabei. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufstand und hinausging, es verstrich eine beträchtliche Zeit, ohne dass er zu uns zurückkehrte und wir befürchten, dass ihm etwas passiert sein könnte. Als wir dies bemerkten, machten wir uns große Sorgen. Ich war der Erste, der das spürte und aufbrach, ihn zu suchen. Ich kam zu einem Garten, der einem der Al-Ansar gehörte. Und hier erzählte er einen langen Bericht. Das wird Abu Huraira erzählt die Geschichte, als er den Propheten S.A.W. traf und was passierte. An dessen Ende, das wird von diesem Bericht, der Prophet S.A.W. kam und sagte, geh und verkünde jedem, den du hinter dieser Mauer triffst und er aufrichtig versichert, der mit Gewissheit in seinem Herzen, so sollte man übersetzen, der mit Gewissheit in seinem Herzen bestätigt, La ilaha illallah, verkünde ihm die frohe Botschaft, dass er, die frohe Botschaft, dass er ins Paradies eintreten wird. Man er aufrichtig versichert, komischerweise, ich weiß nicht, die Übersetzer manchmal, aufrichtig normalerweise sagen Ikhlas. Aber hier, das geht um Yaqin. Mustiqinan biha qalbuhu. Wal Yaqin, das ist die Gewissheit. Deshalb, ich bleibe bei meiner Meinung, dass diese Übersetzung von Bavaria Verlag nicht gut ist. Und ich bleibe auch bei meiner Meinung, dass die meisten übersetzten Bücher hier in Deutschland nicht wirklich in Form sind, dass man den Islam richtig versteht. Und ich bleibe bei meiner Meinung dazu noch, dass leider wir so arm sind hier in Deutschland bezüglich Bücher, bezüglich Literatur über Islam, was Natürlich, es gibt Literatur, über Islam heutzutage. Es gibt tausende von Büchern, auch von Muslimen geschrieben. Aber leider, was nützlich ist, und was lehrreich ist und was die Methode von Ahlus Sunnah und Jama'ah bestätigt, sind ganz wenige Bücher mit Allah subhanahu wa ta'ala. Auf jeden Fall. Wir kommen zurück zu dieser Überlieferung, weil das geht darum hier, die Hoffnung. Und wo ist die Hoffnung da? Die Hoffnung ist, wenn du la ilaha illallah mit Gewissheit von seinem Herzen, bestätigt hast, dann wirst du nicht ewig in die Hölle kommen. Und jetzt schaut mal, einmal haben wir, wer wahrhaftig la ilaha illallah bestätigt hat, wer mit lauterem Glauben oder im lauteren Glauben mit Ikhlas la ilaha illallah bestätigt hat, wer la ilaha illallah bestätigt hat mit Wissen, was la ilaha illallah bedeutet, und jetzt, wer la ilaha illallah bestätigt hat mit Gewissheit, diese Person wird ins Paradies kommen. Das heißt nicht unbedingt direkt ins Paradies. Das heißt aber, diese Person wird nicht ewig in der Hölle verweilen. Und noch dazu, was wichtig ist hier, Barakallahu fikum, man musste diese Überlieferung mit anderen Überlieferungen natürlich verbinden. Nicht nur das nehmen oder eine Überlieferung nehmen, die anderen nicht. Natürlich, die Geschichte dieser Überlieferung ist bekannt, das ist ein Sahih Muslim. Und zwar, Barakallahu fikum, der Prophet, der blieb, der war lange weg. Die Sahaba haben sich Sorgen gemacht. Und jeder hat versucht, ihn zu suchen. Und Abu Huraira war der Erste, der ihn getroffen hat. Der Prophet hat ihm seine Sandalen gegeben. Und er hat ihm gesagt, oh Abu Huraira, geh mit meinen Sandalen. Und jeden du triffst, weil die wüssten, dass die Sandalen vom Propheten Muhammad sind, sag ihm die frohe Botschaft oder verkünde die frohe Botschaft, dass er ins Paradies kommt. Das heißt, es gilt auch für uns. Wenn wir la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, vom Herzen, wahrhaftig, mit Wissen, mit Tat des Herzens, das sind Taten von Herzen. Wenn wir das bestätigt haben, dann inshallah werden wir nicht ewig in die Hölle kommen. Das ist anders jetzt, solange du Muslim bist. Aber wenn du den Islam verlässt, oder wenn du kein Muslim bist, dann ist es was anderes. Das heißt, was ist der Sinn oder was ist für uns der Beweis aus dieser Überlieferung? Der Beweis ist, man darf die Hoffnung nicht verlieren. Man darf nicht sagen, ja, ich habe Sünden begangen, Allah wird mich bestimmt in die Hölle bringen, ich werde niemals ins Paradies kommen. Man darf sowas nicht sagen. Und deshalb bei den Gelehrten des Islam oder bei den Ulama, es gibt eine Regel, wer sagt, ich bin im Paradies, dann wird diese Person in die Hölle kommen. Und wer sagt, ich bin in der Hölle, auch der wird in die Hölle kommen. Warum? Weil diese Person etwas über Verborgenheit spricht und der nimmt die Stelle Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Zusammenhang. Allah entscheidet, wer ins Paradies geht und wer in die Hölle. Und nicht wir. Du weißt nicht, ob du ins Paradies kommst oder nicht. Und als Beispiel dafür, subhanallah, ein Mann war reich und er hat Kinder gehabt. Und als er im Sterben lag, er sammelte seine Kinder und er sagte, welcher Vater war ich für euch? Das, wie war ich zu euch? Dann haben sie gesagt, ein guter Vater. Der hat gesagt, mein Testament ist, wenn ich sterbe, dann sollt ihr mich verbrennen. Und bis ich zu Kohle geworden bin, dann zermalt das. Und wenn ich dann Asche geworden bin, wenn ich zu Asche geworden bin, dann wartet ihr, bis ein windiger Tag kommt und dann wirft meine Asche. Damit der Wind sozusagen meine Asche zerstreut überall. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn zusammengebracht, subhanahu wa ta'ala. Und er sagte ihm, mein Diener, warum hast du das getan? der gesagt, oh mein Herr, aus Furcht vor dir. Warum? Die Person dachte, wenn er Asche geworden ist und er ist überall, Allah wird ihn nicht zusammenbringen oder wieder auferwecken können. Weil er sagt, لَإِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا شَدِيدًا. Wenn Allah mich bezwingen kann und wieder auferwecken kann, dann wird er mich bestrafen. Ich habe nicht Gutes getan in diesem Leben. Er hat sozusagen die Hoffnung verloren. Allah hat ihm gesagt, warum hast du es getan? Er sagte, مَخَافَتُكَ رَبِّي. Das bedeutet, مَخَافَتَكَ رَبِّي. Das heißt, weil ich dich gefürchtet habe. Allah hat ihm gesagt, geh, du bist verziehen. Und Allah hat ihn verziehen. Die Gelehrten sagen, er wurde verziehen, weil er unwissend war. Weil er in einem, sozusagen, er hat einen Effekt gehandelt in diesem Zusammenhang. Er hat so große Furcht vor Allah gehabt. Und er wusste, er dachte, wenn er sterben wird und er wird vor Allah stehen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn bestrafen. Und damit er nicht bestraft wird, hat er gedacht, wenn er sich verbrennen lässt und der wird zur Asche und der Wind nimmt die Asche mit, dann wird Allah ihn nicht zusammenbringen und nicht wieder auferwecken und deshalb wird er die Strafe entwischen. Aber das war nicht so. So aufpassen in diesem Zusammenhang, man darf die Hoffnung nicht verlieren und barakallahu fikum, wir wissen nicht, wem Allah subhanahu wa ta'ala vergibt und wem Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergibt. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Im Bereich der Muslime. Obwohl diese Person etwas gemacht hat, was natürlich ihn von Islam oder von der Religion ausschließt. Er hat gesagt, wenn Allah mich bezwingen könnte, wenn er mich wieder zusammenbringen könnte, heißt das die Bedeutung. Es berichtet Abdullah bin Amr bin al-As, dass der Prophet folgende Koran-Aya las. Mein Herr, Sie, die von Menschen angebeten Götzen, haben viele Menschen irregeführt. Wer mir folgt, der gehört zu mir. Und wer sich widersetzt, so bist du fürwahr allverzeihend, allbarmherzig. Das ist die Sura 14, die Ayah 36. Und das ist bezüglich Ibrahim alayhi as-salam, was er sein Volk gesagt hat. Und die Worte des Propheten Jesus alayhi as-salam, wenn du sie bestrafen willst, so sind sie wahrlich deine Diener. Und wenn du ihnen verzeihst, so bist du wahrlich der Allmächtige, der Weise. Sura 5, 118. Dann hob er, sallallahu alayhi wasallam, seine Hände und sagte, O Allah. Dann hob er seine Hände und sagte, O Allah, meine Umma, und weinte. Dann sagte Allah, der Allmächtige, der Erhabene, O Jibril, geh zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dein Herr weiß alles und frage ihn, was ihn weinen lässt. So kam der Engel Gabriel zu ihm und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte es ihm und Allah weiß es am besten. Dann sagte Allah, der Erhabene, O Jibril, geh zu Muhammad und sage ihm, dass wir dich zufrieden machen, was deine Gemeinde, was deine Umma betrifft und dich nicht besorgt machen. Das ist auch ein Sahih Muslim. Das geht darum, barakallahu fikum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gemacht wie alle anderen Propheten, die Bittgebet gegen ihr Volk gemacht haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gemacht. Umgekehrt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ein Bittgebet für sein Volk und für seine Umma sallallahu alaihi wa sallam gemacht. Und er sagte immer, Ummati, Ummati, meine Nation, meine Gemeinschaft, meine Gemeinde. Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zufrieden stellt mit seiner Umma. Was war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bezüglich, mit dem Propheten bezüglich seiner Umma? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Bittgebet gemacht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, jeder Prophet hat ein Bittgebet gehabt. Und er hat das gemacht. Er hat sein Bittgebet sozusagen die Chance genutzt. Ich habe mein Gebet gespart für vier Sprachen von meiner Umma am letzten Tag. Und Allah hat ihm gesagt, wir werden dich zufriedenstellen und du wirst nicht besorgt sein bezüglich deiner Umma. Und das stimmt. Überlegt ihr. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft. Ihr seid die letzte Religion, die letzte Nation. Es gibt keinen Prophet nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir beten fünf Gebetszeiten wie 50 Gebete von den anderen. Wir wirken weniger und wir werden mehr Lohn bekommen. Wir waren die Letzten und wir sind inshallah die Ersten, die ins Paradies kommen. Wir haben bestimmte Eigenschaften bei dieser Umma, die anderen haben das nicht. Deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eine große Gabe gegeben und hat diese Nation wegen, auch unter anderem wegen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er hat diese Nation gesegnet, alaikum salam. Er hat diese Nation gesegnet und er hat diese Nation diese große Gabe gegeben. Schau mal, Ibrahim a.s. hat gesagt, wer mir folgt, ist von mir. Isa a.s. hat gesagt, wenn du sie bestraft, dann bist du ihr Herr. Der Prophet a.s. sagt, meine Nation, meine Nation. O Allah, meine Nation. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Sanurdika fi ummatika, ya Muhammad. حكم الطبيعة صحيح خير شاب لا يستنبر لا يستنبر دينكش. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عبادي وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا سبحان الله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. سبحان الله. وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. الغمر أي الماء الكثير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلثا أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. قوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خالفه الكافر في النار، لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك، لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملأها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه، يعني ستره، فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. كما ذكرت يا أخوة، المؤلف رحمه الله تعالى أتى بأحاديث كثيرة في هذا الباب، وكل حديث يحتاج فعلا إلى ساعة للشرح، ولكن نحن نأخذ الشاهد من الحديث الأول، وهو حديث معاذ بارك الله فيكم، هو: فإن الله، هذا الشاهد، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والشاهد هنا: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني إذا ما أشركت بالله وحققت التوحيد دخلت الجنة. هذا أفلا أبشرهم في ألا أبشرهم؟ قال: لا، فيتكلوا. يعني خلص، يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله، ما عاد أعمل، أترك العمل. طيب ليش معاذ قال لهم ذلك؟ قال معاذ لهم تأثما، خاف الإثم، خاف معاذ أنه يموت والناس ما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيخفي علما، فلذلك قبل موته ذكر هذا الحديث للناس. وأما الحديث فهو أصل الإسلام. يا أخي، حق الله عليك أن تعبده لا تشرك به شيئا، وإذا فعلت، إذا أعطيت الله حقه فالله تفضل عليك وجعل لك عنده حقه. من نحن حتى حتى حتى يكون لنا حق عند الله؟ إنما هذا من باب الفضل علينا. فإذا ما أشركت بالله شيئا فأنت ما تخلد في نار جهنم، وإنما تدخل الجنة إن شاء الله. فيكم السلام. هذا حديث معاذ طبعا مشهور. أما بارك الله فيكم الثبات في القبر فيكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فمن شهد الشهادة بحق فإن الله يثبته في القبر عند السؤال: من ربك؟ ما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الصالح؟ أما حديث أنس رضوان الله عليه، انتبه يا أخي، هذا حديث عظيم، والله حديث عظيم. أليس بعض الكفار يعملون خيرا؟ يعملون خير، قد يساعد المرضى، يساعد المحتاجين، يساعد، هم عندهم رأفة بالمسكين، عندهم رأفة بالكبير، عندهم هذه الأمور. طيب هذه كلها خير. طب هذا الخير الذي يفعلوه والله سبحانه وتعالى لا يظلم، ماذا يكون فيه؟ الله سبحانه وتعالى يجزيهم على هذا في الدنيا، حتى إذا مات الكافر فما عنده حسنات يوم القيامة. وطبعا ما تقبل منه العمل لكونه لم يأتي بشرط قبول الأعمال الأول، وهو لا إله إلا الله، التوحيد. لأنه يا أخوة بلا توحيد لا يقبل عمل. تبيه يعني الشرك مانع من قبول الأعمال. وأما المؤمن سبحان الله، أما المؤمن فالأجر على عمله يكون في الآخرة، أما في الدنيا الله سبحانه وتعالى يعطيه على الخير الذي يفعله، ولكن الأجر هو يوم القيامة. لذلك قال علي: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أي في الدنيا أنت تعمل ما في، أما يوم القيامة فتحاسب. وحتى تكون المسألة أوضح، طبعا المؤلف هنا أتى بمسألة الصلاة، أن الصلاة غسيل وطهارة من الذنوب. أرأيت إذا كان على بابك نهر جار كثير الماء وكل يوم تغتسل فيه 5 مرات، أيبقى من درنك شيئا، يعني من الوسخ يبقى شيء؟ لا، كذلك الصلاة. وأما حديث ابن عباس بارك الله فيكم فهو أيضا رجاء للمؤمن، لأن المؤمن إذا صلى عليه من أهل الإيمان 40 فإنهم يشفعون له، يشفعون له بدعائهم له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله على الأرض، أي في الأرض. لما مرت جنازة وجبت وجبت وجبت، الناس أثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. قال: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت له الجنة. وأما حديث بارك الله فيكم ابن مسعود فهو حديث عظيم، وفيه أن المسلمين سيكونون نصف أهل الجنة. يا أخوة نصف أهل الجنة، أمة الإسلام نصف أهل الجنة. لاحظ كم ملايين من السنين مرت وكم من الناس عاشوا، ونصفهم الذين سيكونون الجنة سيكون من أهل الإسلام. وأما حديث الفكاك من النار فواضح، لكل إنسان في منزل في الجنة منزل في النار، منزل في الجنة ومنزل في النار. لو أطاع الله وعبد الله دخل الجنة، أما ما أطاع الله وما عبد الله دخل النار. لذلك هذا المسلم اليهودي لما يدخل النار فإنه فكاك للمسلم من النار، أي أنت كنت معرضا لدخول النار فأنقذت من النار لأنهم هم كفروا وأذنبوا وأنت أطعته. وأما الحديث الأخير هو حديث ابن عمر بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، فهو أن الله إذا ستر على عبده في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يغفر له الذنب يوم القيامة. فصلى الله سبحانه وتعالى يسترنا بستره سبحانه وتعالى، ويقول ما يقول يا ستير أو يا ستار، يقول يا ستير، الصحيح هو ستير. فالله سبحانه وتعالى يستر على عبده الذنوب، فهذا من باب الرجاء يا رب، هذا من باب الرجاء. بارك الله فيكم. بحديثة دي شعرين تهضر أصبابي بتوجد في سنت فيلا حديثة ويدس حديث الشونة als das andere und das andere ist schöner als das erste. Und wenn man wirklich diese Hadithe jetzt ausführlich erklären möchte, dann wird man dafür sehr lange Zeit gebrauchen. Aber trotzdem, barakallahu fikum, lesen wir diese Hadithe. Mal sehen, wie hier auch die Übersetzung, ob die in Ordnung wäre. Muaz ibn Jabal radhiyallahu alayhi erzählte: Ich ritt auf einem Esel hinter dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Als er mich fragte: O Muaz, Weißt du, was für ein Recht Allahs auf seine Diener hat und was für ein Recht seine Diener auf Allah haben? Er sagte, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Er sagte, Allahs Recht auf seine Diener ist, dass sie ihn allein anbeten und ihm nichts beigesellen. Und das Recht seiner Diener auf Allah ist, dass er diejenigen, die ihm nichts beigesellen, nicht strafen. So. Glückliche, darauf sagte ich, Muaz, O Gesandter Allahs, darf ich den Leuten diese glückliche Nachricht überbringen? Er sagte, tu es nicht, damit die Leute sich nicht darauf verlassen. Das heißt, ihre religiöse Pflichten vernachlässigen, das Hadith al-Bukhari Muslim. Barakallahu fikum, mit anderen Wörtern. Was ist das Recht Allah? Recht Allah ist Tawhid, dass du Allah allein einzig anbetest. Allah dann hat dir ein Recht gegeben. Er subhanahu wa ta'ala. Du kannst nicht sagen, ich habe Recht bei Allah. Wer bist du? Aber Allah hat von sich selber, subhanahu wa ta'ala, weil er barmherzig ist und groß ist, allmächtig ist. Er hat gesagt, mein Diener, ich gebe dir ein Recht. Wenn du mich anbetest und kein Schirk begehst, dann werde ich dich nicht bestrafen. Muaz sagte, O Gesandter Allahs, ich sage den Leuten, der sagte, nein, wenn die Leute sowas hören, was werden sie machen? Sagen, ach, sowieso kommen wir ins Paradies dann, weil wir La ilaha illallah sagen, weil wir Tawhid haben, und dann werden sie nicht mehr wirken. Das heißt, das ist die Hoffnung. Schaut mal, ein Muslim, der La ilaha illallah richtig vom Herzen bestätigt hat, der als Muslim gestorben ist, wir sagen das so besser. Jemand, der als Moslem stirbt, diese Person wird niemals ewig in die Hölle kommen. Er wird inshallah ins Paradies kommen. Al-Bara ibn Azib, radwallahu alayhi, überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Moslem in seinem Grab befragt wird, bezeugt er, dass es La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Das ist, was Allah erklärte im Koran. Allah festigt diejenigen, die glauben, durch sein Wort und unumstößlich in dieser Welt und im Jenseits fortbesteht. Doch Allah lässt die Irre gehen, die Unrecht tun, und Allah tut, was er will. Das ist die Surah 14, Ayah 27. Das heißt, im Grab wirst du gefragt, wer ist dein Herr, was ist deine Religion und was sagst du zu dem guten Mann? Was sagst du zu ihm dann, wenn du La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bestätigt hast, dann wirst du fest und stark beantworten können. Wenn nicht, dann La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Und das Letzte, ich hoffe nicht alles jetzt zu erzählen. Deshalb machen wir bis hier und das nächste Mal wiederholen wir die Hamdan. Barakallahu fikum, Anas wa Allah alayhi. Berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Kafir etwas Gutes tut, bekommt er seinen Lohn in dieser Welt. Der Mu'min hingegen bewacht Allah, der Erhabene, seine guten Werke für das Jenseits auf und versorgt ihn mit Unterhalt in diesem Leben wegen seines Gehorsams. Eine andere Version lautet, Allah tut dem Gläubigen nichts Schlechtes. Seine guten Taten werden sowohl im Diesseits als auch im Jenseits belohnt. Ein Kafir wird für seine guten Taten, die er für Allah getan hat, nur in dieser Welt belohnt. Und wenn er ins Jenseits kommt, steht ihm keine Belohnung mehr zu. Das ist in Sahih Muslim. Das hat damit zu tun, Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht. Auch wenn nicht Muslim. Wenn ein Kafir etwas Gutes tut, dann wird er dafür etwas bekommen in dem Leben, weil Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist. Das bedeutet, wenn ein Nicht-Muslim zum Beispiel einem alten Mann oder etwas Gutes tut, dann wird er dafür belohnt. Belohnt in Dunya. In Dunya. Das wird in diesem Leben. Auch wenn er Gutes bekommt. Damit er am letzten Tag keine Hasanat hat. Sowieso auch, wenn er etwas macht und er hat kein Tawhid, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala von ihm nicht annehmen. Weil die Bedingung, dass Allah von uns annimmt, ist, dass wir erstmal Tawhid haben. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, natürlich nach der Botschaft von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Es stockt auch nicht mehr, bei denen wir alle bei Zeit haben, weil wir finden, dass es ein Bebis ist. Und das ist nicht mehr, inshallah, mach wir das. Möge Allah subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله